Übung 15. Singen Sie das Lied über das Sprachenlernen mit. Wo haben Sie Deutsch gelernt? In einem Abendkurs durch Lieder und Gesang und in der Schule. Sie sprechen schon sehr gut. Nein, ich spreche noch nicht gut. Doch, Sie sprechen wirklich sehr, sehr gut.